aus das Plaudern der Pastoren, wenn sie mit ihrem Chef Vertrauen ist tot. Ihr lieber Gott hat einen Krieg verloren. Lässt euch sagen, lasst die Toten ruhen. Angestellten Gottes loben, sprach ein schöner Massengrab von Pflicht. Lagen unten und sie standen oben. Das Leben ist der Güter höchstes nicht. Nie auf Gott und seine Leute, verdammt.